بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter in unserer Unterrichtsreihe oder in unserer kurzen Erklärungsreihe über die 200 Fragen in Aqida bzw. Fragen und Antworten in Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi. Wir sind bei der Frage 3, die Bedeutung von Abd. Die Bedeutung von Abd, beziehungsweise ist ja eine Frage, was bedeutet Abd, was bedeutet Diener? Das wäre korrekt hier zu schreiben. Bei der Frage 3 habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, da einige Übersetzungsfehler und Erklärungsfehler hier vorhanden waren in dem Buch. Falls ihr das Buch auch habt, die deutsche Version, 200 Fragen und Antworten zu Aqida vom Granada Verlag, könnt ihr das inshallah ta'ala korrigieren und anpassen. Der Autor sagt hier, Al-Abd, also der Diener, wenn damit gemeint ist, der Gedemütigte oder der Unterwürfige, dann ist der Sinn global für alle Geschöpfe zu sehen, die hohen und die niedrigen Geschöpfe, welche Verstand haben, welche keinen Verstand haben, welche zart oder grob sind, welche, die sich bewegen und nicht bewegen, sichtbare und unsichtbare, Gläubige und Ungläubige, Fromme und Ausschweifende, all diese wurden von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Wir bleiben bis dahin. Er sagt sozusagen, es gibt mehrere Bedeutungen von Abd. Im Endeffekt sind es zwei Bedeutungen. Einmal die Bedeutung, die allgemeine Bedeutung von Abd, die allgemeine Bedeutung von Diener oder von der Dienerschaft. Und die allgemeine Dienerschaft ist die globale, gilt für alle Geschöpfe. Alle Geschöpfe sind Diener Allahs, ob sie wollen oder nicht wollen. Man spricht auch von hier von der gezwungenen Dienerschaft. Was ist damit gemeint? Also es gibt bestimmte Sachen, denen der Mensch oder denen die Tiere oder denen die Dschinn oder denen die Engel, denen die Pflanzen und so weiter, alles was erschaffen wurde, nicht entgehen können. Wenn wir jetzt beim Menschen bleiben und sagen, beispielsweise, wenn du versuchst nicht zu schlafen, dann kannst du diese Sache nicht schaffen, weil du entkommst dem Schlaf nicht. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dich dazu gezwungen zu schlafen sozusagen. Oder wenn du nicht essen willst, dann kannst du das nicht, außer dass du stirbst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das will, dann Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt. Und genauso mit allen anderen Sachen. Wenn du etwas hochschmeißt, dann kommt das runter. Also Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat. Das nennt man, all diese Sachen nennt man gezwungene Dienerschaft. Die gezwungene oder allgemeine Dienerschaft. Allah subhanahu wa ta'ala hat allen Geschöpfen bestimmte Sachen gegeben, die bei allen gleich sind. Und die somit werden sie gezwungen, von Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegenüber ein Diener zu sein. Und das ist die allgemeine Dienerschaft, die hier auch erwähnt wird. Ob er Verstand hat, keinen Verstand hat, grob oder zart, sich bewegen, nicht bewegen, sichtbar, unsichtbar, fromm oder nicht fromm, also gläubig oder nicht gläubig. All diese wurden von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und er ist auch derjenige, der das Recht hat, einzig und allein angebetet zu werden. Aber ob sie das anerkennen oder nicht, spielt hierbei keine Rolle, denn sie sind gezwungen, Diener zu ihm zu sein, durch diese, nennen wir es physischen Gesetze, psychischen Gesetze, anderen Gesetze, die wir alle im Deutschen jetzt so bezeichnen, all diese Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat, zwingen dich dazu, ein Diener Allahs zu sein, ob du willst oder nicht. Jetzt kommt ein Teil, wo die Übersetzung nicht ganz korrekt ist. Der Übersetzer hat hier geschrieben, sie alle unterwerfen sich ihm alleine und werden von ihm alleine geführt. Jeder von ihnen hat eine Grenze, die er nicht überschreiten kann. Also dieser Abschnitt von sie alleine unterwerfen sich und werden von ihm geführt, das ist nicht korrekt. Und da fehlt auch etwas von der Übersetzung her, vom Arabischen. Ich persönlich würde das übersetzen, wenn wir jetzt hier hingehen in das Arabische, wo es heißt, nachdem der Autor sagt, All diese wurden von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen, sagt der Autor, marbubun lah, sozusagen abhängig von ihm. Das heißt, all diese Geschöpfe, die er erschaffen hat, sie sind abhängig von ihm. Und das sehen wir. Wir sind alle abhängig von Allah subhanahu wa ta'ala, und Allah subhanahu wa ta'ala braucht niemanden. Und es bedeutet auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher aller Dinge ist und wir die Beherrschten sozusagen sind. Dann sagt der Autor weiter, musakharun bitaskhiri. Das kann man so übersetzen wie unterwürfig durch seine Unterwerfung. Also wir sind gezwungen, uns ihm zu unterwerfen durch seine Unterwerfungskraft. Durch seine Unterwerfung. Er befiehlt uns, auch ganz simpel, ganz banal gesagt, er befiehlt uns, das Geschäft auszusuchen, so müssen wir das tun. Ganz banal gesagt. Da können wir nichts tun. Das ist ein Gesetz, das Allah subhanahu gemacht hat, um uns zu seinen Dienern zu machen. Dann sagt der Autor weiter, Mudabbirun bitadbiri. Das könnte man ungefähr übersetzen, geführt durch seine Führung. Und das könnte man vielleicht bei der Übersetzung hier und von ihm alleine geführt, könnte man es noch durchgehen lassen, obwohl das ja besser ist, geführt durch seine Führung oder geführt durch seine, geleitet durch seine Leitung, je nachdem, wie man das, in diese Richtung geht das. In diese Richtung geht das, also dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala führt und wir folgen. Wenn Allah subhanahu sozusagen dich führt in eine Richtung, dann gehst du in diese Richtung, du kannst gar nicht in eine andere Richtung, weil er ist unser Schöpfer, er ist unser Herrscher. Was danach kommt, ist wieder in Ordnung, wo es heißt, jeder von ihnen hat eine Grenze, die er nicht überschreiten darf, und alle haben eine Bestimmung, welche ihnen bekannt ist, steht jetzt nicht hier im Arabischen. Es heißt hier, jeder hat seine Grenze, jeder hat seine Grenze, und alles hat eine bestimmte Zeit, alles hat eine bestimmte, oder alles hat eine Bestimmung. Wobei eine bestimmte Zeit, ajal musamma, korrekter ist. Eine bestimmte Zeit, die er nicht überschreiten kann. Die er nicht überschreiten kann, auch wenn es nur ein Staubkörnchen davon abweicht. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dhalika taqdirul azizil alim. So wie Allah subhanahu sagt, und hier wieder die Übersetzung ist nicht ganz korrekt. Der Übersetzer schreibt hier, das ist die Anordnung des Erhabenen, des Allwissenden. Dann schreibt er, das ist die Anordnung von ihm, dem Gerechten, dem Weisen. Wobei im Arabischen eher man das übersetzen kann, das ist die Fügung des Erhabenen und des Allwissenden. Und danach sagt der Autor, nicht die Anordnung vom Gerechten und Weisen, sondern die Führung oder die Leitung des Gerechten, des Weisen, also von Allah subhanahu wa ta'ala ist natürlich damit gemeint. Also das Ganze bedeutet, dass alles von Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise dass jeder von Allah subhanahu wa ta'ala geführt, geleitet wird, und dass er derjenige ist, der diese Sachen bestimmt. Und das ist die allgemeine Dienerschaft. Ja, das ist, was er als erstes sagt. Wenn damit gemeint ist, das und das und das, dass wir gezwungen sind, bestimmte Sachen zu tun und zu machen, wie wir das aus unserem Alltag kennen, so ist das die allgemeine Dienerschaft, wenn das Dienerschaft bedeutet. Die zweite Bedeutung ist, was er hier sagt, wenn damit gemeint ist, und hier wieder ein Übersetzungsfehler, der Übersetzer schreibt, der Anbeter, der Verehrer, der Liebende, das steht leider nicht so da. Korrekt wäre es, wenn damit gemeint ist, der liebende, demütige Diener, so wäre das korrekt. Ja. Al-Abid, Al-Muhib, Al-Mutadallil, der liebende, demütige Diener gemeint ist, dann sind damit die Gläubigen, die Mu'minin gemeint, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Obwohl die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen nicht im Arabischen steht, damit wir das wissen, inshallah ta'ala. Dann sagt der Autor hier weiter, das sind diejenigen, das sind die geehrten Diener, das sind seine geehrten Diener, wäre hier von der Übersetzung auch besser. Das sind seine geehrten Diener. Und was hier jetzt fehlt, und seine gottesfürchtigen Schutzheiligen, sagt man im Deutschen. Seine gottesfürchtigen Schutzheiligen, Awliya, oder ihm Nahegestellten, wie man das übersetzen möchte. Seine gottesfürchtigen Schutzheiligen. Was mit diejenigen, die weder Angst haben noch traurig sind. So könnte man das inshallah ta'ala besser und kürzer übersetzen in diesem Zusammenhang. Was ist damit gemeint? Damit sind die Gläubigen gemeint, die freiwillig Diener von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und das sind natürlich die besseren Diener bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Unterschied zum ersten ist, dass die zweiten die freiwilligen Diener sind, die sich freiwillig ihm unterwerfen, sich demütig ihm zuwenden, reuevoll sich ihm zuwenden. Der Unterschied ist, dass die zweite Kategorie belohnt wird. Belohnt für ihre Taten wird. Die erste Kategorie für die Sachen, die du gezwungen wirst, dann gibt es keinen Lohn dazu. Ja, da gibt es keinen Lohn, wenn du zum Schlafen gezwungen wirst, wenn du zum Essen gezwungen wirst. Aber wenn du freiwillig Diener bist, wenn du freiwillig Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, mit dem Gebet, mit dem Fasten, mit Zakat, mit guten Taten, mit Koran lesen und so weiter, dann ist diese Sache inshallah ta'ala belohnt bei Allah subhanahu wa ta'ala und darin steckt ein großer Lohn. Das ist bezüglich der dritten Frage. Das ist jetzt diesmal wieder ein bisschen länger geworden. Das liegt daran einfach, dass die Übersetzung nicht so korrekt war und ich wollte euch das richtig übermitteln, bi'idhnillahi ta'ala. Und natürlich, man kann über all diese Themen mehr reden und über jede einzelne Frage mindestens 2 Stunden ein Dars machen, um das richtig detailliert tief zu erklären. Aber inshallah ta'ala machen wir das kurz, kurz, damit wir alle davon profitieren. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch zu den freiwilligen Dienern machen, die er belohnt mit dem Paradies. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.